einen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein Heimatland, ich hab ja nichts auf dieser Welt. Mein Ziel ist unbekannt, der blaue Himmel ist mein Zelt. Und wenn ich das